Zeit, die gegen Thron und gegen Unrecht steht. Wenn die Tyrannen unser Volk entzweien, wird Gassenkampf uns von der Agis befreien. Die neue Ära des Wandels bricht an, Volkssozialismus schreitet voran. Auf die Straße, Tag den Zorn, die Volksgemeinschaft ist geboren. Im Widerstand steht nun geeint gegen das System der Unfreiheit. Gemeinschaft ist Macht, Einigkeit ist Stärke. Bekämpft das System mit eiserner Härte gegen die Heuchler ohne Funken her. Ein Volk steht auf und setzt sich zur Wehr. Kampf den Magnaten und den Palästen, die Geldherrschaft, die wird zerbrechen. Marschiert am Brust ein erwachtes Volk, endet die Macht von Geld und von Gold. Auf die Straße, Tag den Zorn, die Volksgemeinschaft ist geboren. Im Widerstand steht nun geeint gegen das System der Unfreiheit. Gemeinschaft ist Macht, Einigkeit ist Stärke. Bekämpft das System mit eiserner Härte gegen die Heuchler ohne Funken her. Ein Volk steht auf und setzt sich zur Wehr. Wir wollen den Schutz jeder ehrlichen Arbeit und ihres Ertrags gegen den offenen und verkappten Missbrauch des Kapitals. Wir wollen den Ausbruch der organisierten Volk- und wirtschaftsfeindlichen Spekulation, der Volksaustausch und sein Recht auf Arbeit, Auskommen, Sicherung seiner Existenz betrügt.